Diskussion. Nach dem Weihnachtsstress brauche ich richtige Entspannung. Die Silvesternacht will ich nicht zu Hause verbringen. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, indem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht, er, sie, wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren. Partynacht oder Familie. Programme für die Silvesternacht. Alkohol und Silvesterspeisen. Feuerwerkshow im Fernsehen oder live erleben. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Ja, da ist was Wahres dran. Ich meine, Weihnachten ist ein wunderbares Fest mit der Familie, doch dann, an Silvester, wollen Jugendliche nach dem Weihnachtsstress endlich eine große, rauschende Party mit Freunden feiern. Einmal im Jahr kann man so laut sein, wie man nur will. Also raus aus der Wohnung. Für einen guten Rutsch muss man eben die eigenen 4 Wände verlassen. Es gibt Menschen, die Mitternacht lieber zu Hause abwarten. Eine gelungene Silvesterparty ist doch auch zu Hause möglich. Mit ein paar Ideen können wir aber die Silvesternacht zu etwas ganz Besonderem machen. Um ein aufregendes Silvester zu erleben, besorgen wir uns schon am Vormittag Masken und Trompeten. Letztes Jahr haben wir einen Jahresrückblick gemacht, indem wir vor allen Partygästen im Voraus Fotos aus dem vergangenen Jahr eingesammelt und daraus eine Diashow gemacht hatten. Dann gibt es noch Spieleklassiker aus der Kindheit, wie zum Beispiel Wahrheit oder Pflicht, Flaschendrehen und Activity. Die würde ich nie zu Hause mit meinen Eltern spielen. Auch Fingerfood und belegte Brötchen klingen viel verlockender als immer wieder Linsen und Würstchen essen. Und wenn ich zur Party eingeladen werde, gibt es Sekt zum Anstoßen. Meine Eltern kontrollieren mich dann nicht. Ja, daher sind die Straßen voll mit betrunkenen Partygängern. Und die Böller sind sehr gefährlich. Trotz der vielen Einschränkungen gehören Feuerwerke einfach zur Silvesternacht dazu. Und dann sorgt noch die Musik unserer Generation für gute Laune. Wir machen eine Silvester-Playlist aus Hits und Oldies. Zu Hause gibt es nur das Fernsehprogramm. Der große Vorteil daran, dass man zu Hause bleibt, ist, dass man bequem zusammensitzt und um Mitternacht die ganze Familie umarmen kann. Vermissen Sie das nicht? Dasselbe ist auch in der Innenstadt auf einer Party möglich. Um Mitternacht hören wir uns die ungarische Nationalhymne an und stoßen mit einem Glas Sekt an. Schließlich gehen wir auf die Straße, um das Silvesterfeuerwerk live zu erleben. Vor dem Fernsehen sitzend ist das nicht so spannend. Als ich jünger war, blieb ich selbstverständlich daheim, doch jetzt würde ich lieber das Nachtleben zu Silvester genießen.